Hi people. Hey Leute. Another morning. Ein neuer Morgen. Sometimes I will speak Portuguese and Daniel can translate into English. Manchmal spreche ich Portugiesisch und Daniel kann ins Englische übersetzen. Here's another difference. Hier ist ein weiterer Unterschied. Religion causes self-righteousness, while Christianity will cause true righteousness. Religion verursacht Selbstgerechtigkeit, während Christentum echte Gerechtigkeit verursacht. Okay, so what's the real righteousness and what's the self-righteousness? Was ist die wahre Gerechtigkeit? Und was ist Selbstgerechtigkeit? The Pharisees thought that they were righteous because of the works that they did. Die Pharisäer dachten, dass sie wegen den Werken, die sie taten, gerecht sind. See, that's self-righteousness. Du siehst, das ist Selbstgerechtigkeit. But the Bible clearly tells us that there is never any righteousness at all by our own works. Doch die Bibel sagt ganz klar, dass es aus unseren eigenen Werken nie Gerechtigkeit gibt. This is something also that's so subtle but so dangerous. Das ist auch etwas, das so subtil, aber so gefährlich ist. Because now we decide that we are righteous depending on how well we performed and how good we worked that day. Denn nun entscheiden wir, dass wir gerecht sind, je nachdem, wie wir geleistet haben und wie gut wir an einem Tag gearbeitet haben. You know what? I had an experience with God many decades ago. Viele Jahrzehnte zurück machte ich mit Gott eine Erfahrung. When people were accusing me of all sorts of things. Als Menschen mich wegen vielen verschiedenen Dingen anklagten. And I tried to justify myself. Und ich versuchte mich selber zu rechtfertigen. And the Lord said. Und der Herr sagte. Reinhard, you have to choose. Reinhard, du musst dich entscheiden. Do you want to make yourself just or do you want me to make it? Willst du dich gerecht machen oder willst du, dass ich dich gerecht mache? If you want me to make you just and live by my righteousness, you don't need to defend yourself. Wenn du willst, dass ich dich gerecht mache und bei meiner Gerechtigkeit leben willst, dann musst du dich nicht selber verteidigen. Isn't that incredible how we are not righteous, but no matter how smart and how clever we are and how good we act? Ist das nicht unglaublich, dass wir nicht gerecht sind, egal wie clever und klug wir sind und wie gut wir handeln? But how perfect Jesus is. Aber wie perfekt Jesus ist. 2 Corinthians 5:21 has to be one of the most powerful verses regarding self-righteousness and true righteousness. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21 muss einer der kraftvollsten Verse sein, was Selbstgerechtigkeit und wahre Gerechtigkeit anbelangt. Every Christian should have engraved this scripture deep in their heart. Jeder Christ muss diese Bibelstelle tief in sein Herz eingravieren. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Denn er hat den, den von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Think about this. Denk darüber nach. Jesus, who never sinned and walked the earth perfectly. Jesus, der nie sündigte und auf der Erde perfekt gelebt hat. He has actually become sin. Not only he took our sin, he became sin. Wurde tatsächlich zur Sünde. Er hat nicht nur unsere Sünde genommen, er wurde zur Sünde. So the pure, holy and perfect became sin. Der reine, heilige und perfekte wurde zur Sünde. Why did he do that? Why didn't he simply take our sins to the cross? Warum tat er dies? Warum nicht einfach unsere Sünde zum Kreuz tragen? Do you know why? Weißt du warum? Because it was not enough to take your sin away and keep you with the old nature. Weil es nicht genug war, die Sünde wegzunehmen und dich im alten Wesen zu behalten. He wanted to transform your nature and give you a brand new nature, which is the nature of your righteous. Er wollte dein Wesen transformieren und dir ein völlig neues Wesen geben, ein Wesen eines Gerechten. And that nature you cannot have unless you receive it completely free. Und dieses Wesen kannst du nicht haben, es sei denn, dass du es völlig umsonst bekommst. The moment you don't grab it in a heart completely free. Im Moment, in dem du dies in deinem Herzen nicht völlig umsonst fest hältst. But allow the thought and feeling in your heart. Aber ein Gefühl und Gedanken in deinem Herzen zulässt. But because of anything good you've done for God or for anybody else, you're now righteous. Das, weil du irgendetwas Gutes für Gott oder irgendjemand anderes getan hast, du jetzt gerecht bist. You are religious. Bist du religiös? Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. And that is something we always have to reject. Das ist etwas, das wir immer ablehnen müssen. Because it's religious and religion messes us up. Denn das ist religiös und Religion bringt uns durcheinander. You know, once we understand how beautiful this is to live by the righteousness of God. Wenn wir einmal verstanden haben, wie schön es ist, durch die Gerechtigkeit Gottes zu leben. We are going to desire to every single moment of our day experience experience this and pass it on to others. Werden wir in jedem Moment den Wunsch haben, dies zu erleben und es anderen weiterzugeben. God wants you to live by his righteousness, not by your own. Gott will, dass du durch seine Gerechtigkeit lebst, nicht durch deine eigene. So look, let's make this a little bit very clear and abstract. Lass uns dies sehr deutlich und ein wenig abstrakt machen. What would happen if you sin? Was würde passieren, wenn du sündigst? Imagine the most terrible sin that you could commit right now. Stell dir gerade jetzt die schlimmste Sünde vor, die du begehen könntest. Do you know what happens the moment you sin? Weißt du, was passiert in dem Moment, wenn du sündigst? You have not only not become a sinner. Du wurdest nicht nur kein Sünder. And it's not the sinner who has sinned. Und es ist nicht der Sünder, der gesündigt hat. It's the righteousness of God has sinned. Es ist der gerechte Gottes, der gesündigt hat. How can the righteousness of God sin? Wie kann der gerechte Gottes sündigen? Because that's your nature. Weil das dein Wesen ist. And with that nature you chose to sin. Mit diesem Wesen entscheidest du dich zu sündigen. Look at Galatians 2 verse 16. Schau Galater 2 Vers 16 an. Here the Bible tells us that knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Even we have believed in Christ Jesus. Sind auch wir zum Glauben an Christus gekommen. That we might be justified by faith in Christ, but not by works of the law. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. For by the works of the law no flesh shall be justified. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. It doesn't matter how wonderful and kind and great you are not just because of anything you've ever done. Es spielt keine Rolle, wie wundervoll, großartig und nett du bist nicht gerecht aus dem, was du jemals gemacht hast. Oh, if our hearts could only grab it. Wenn unsere Herzen dies nur ergreifen könnten. We could walk the earth with our heads lifted high and our shoulders up. Wir könnten auf der Erde leben, erhobenen Hauptes und mit erhobenen Schultern. And we would stop judging. Und wir würden aufhören zu richten. See you tomorrow. Bis morgen.